Erster Jahwe sprach zu Josua: Hab keine Angst. Nimm alle Soldaten mit nach Ai. Ich gebe dir den König, das Volk und die Stadt Ai. Zweiter, mach mit Ai wie mit Jericho. Ihr dürft die Beute und die Tiere nehmen. Legt einen Hinterhalt westlich der Stadt. Dritter, Josua ging mit seinen Soldaten nach Ai. Er wählte 30.000 starke Männer aus. Diese Männer schickte er nachts weg. Vierter, Josua sagte ihnen: Versteckt euch westlich der Stadt. Bleibt nicht zu weit weg. Seid alle bereit. Fünfter, ich und meine Leute gehen zur Stadt. Wenn sie uns angreifen, fliehen wir. Sechster, sie werden uns verfolgen. Sie denken, wir fliehen wie beim ersten Mal. Wir locken sie von der Stadt weg. Siebter, ihr sollt dann aus dem Hinterhalt kommen. Nehmt die Stadt ein. Jahwe, euer Gott, gibt sie euch. Achter, wenn ihr die Stadt habt, zündet sie an. Macht, was Jahwe euch sagt. Ich habe es euch befohlen. Neunter, Josua schickte die Männer los. Sie versteckten sich zwischen Bethel und Ai. Josua blieb die Nacht im Tal. Zehnter, am nächsten Morgen sammelte Josua das Heer. Er ging mit den Anführern nach Ai. Elfter, alle Soldaten gingen mit ihm. Sie kamen vor die Stadt Ai. Sie lagerten nördlich von Ai im Tal. Zwölfter, er nahm etwa 5000 Männer. Sie versteckten sich westlich der Stadt. Das war zwischen Bethel und Ai. 13. Das Heer war nördlich der Stadt. Ein Teil war westlich der Stadt. Josua ging in dieser Nacht ins Tal. 14. Der König von Ai sah das. Die Leute von Ai gingen schnell zum Kampf. Sie wussten nichts vom Hinterhalt im Westen. 15. Josua und Israel taten so, als ob sie fliehen. Sie rannten in Richtung Wüste. 16. Alle Leute in Ai jagten Israel. Sie entfernten sich weit von der Stadt. 17. Niemand blieb in Ai oder Bethel. Sie ließen die Stadttore offen. Sie jagten die Israeliten. 18. Jahwe sagte zu Josua: Streck deine Lanze nach Ai. Ich gebe dir die Stadt. Josua streckte seine Lanze aus. 19. Die Männer im Hinterhalt kamen schnell. Sie rannten in die Stadt und nahmen sie ein. Dann zündeten sie die Stadt an. 20. Die Leute von Ai sahen den Rauch. Der Rauch stieg vom Himmel auf. Sie konnten nicht fliehen. Die Israeliten drehten sich um und kämpften. 21. Josua und Israel sahen den Rauch. Sie sahen, dass die Stadt eingenommen war. Sie drehten um und griffen die Leute von Ai an. 22. Die Leute von Ai waren nun umzingelt. Israeliten waren vor und hinter ihnen. Sie töteten alle, niemand entkam. 23. Sie nahmen den König von Ai gefangen. Sie brachten ihn zu Josua. 24. Israel tötete alle Leute von Ai auf dem Feld. Sie töteten sie mit dem Schwert. Dann gingen sie zurück nach Ai und töteten die anderen. 25. An diesem Tag starben 12.000 Menschen. Das waren alle Männer und Frauen von Ai. 26. Josua hielt seine Lanze hoch. Er tat dies, bis alle Leute von Ai tot waren. 27. Israel nahm nur die Tiere und die Beute. Das war, wie Jahwe es Josua gesagt hatte. 28. Josua verbrannte Ai. Die Stadt wurde zu einem Schutthügel. Sie ist bis heute eine Ruine. 29. Er hängte den König von Ai an einen Pfahl. Am Abend nahm man den Körper herunter. Sie warfen ihn vor das Stadttor. Sie machten einen großen Steinhaufen darüber. 30. Danach baute Josua einen Altar. Er baute ihn für Jahwe auf dem Berg Ebal. 31. Mose hatte das Israel befohlen. Es stand im Gesetzbuch von Mose. Der Altar war aus unbehauenen Steinen. Sie opferten Jahwe Brandopfer und Friedensopfer. 32. Josua schrieb das Gesetz von Mose. Er schrieb es auf die Steine. 33. Alle Israeliten standen am Bundesschrein. Priester trugen den Schrein. Die Hälfte stand am Berg Gerisim. Die andere Hälfte stand am Berg Ebal. Mose hatte dies zur Segnung befohlen. 34. Danach las er alle Worte des Gesetzes vor. Er las den Segen und den Fluch. Es war alles so, wie es geschrieben stand. 35. Josua las alles vor, was Mose gesagt hatte. Er las es der ganzen Gemeinde Israels vor. Auch Frauen, Kindern und Fremden hörten zu.